George Orwell, 1984. Aus dem Englischen von Michael Walter. Vierter Teil. Setzt euch der Propaganda. Man kann euch eure Gedanken nicht nehmen. Verräter! G.B. G.B. Rosa Bruder! Rosa Bruder! Achtung, Achtung! Wir bitten um eure Aufmerksamkeit. Achtung, Achtung! Rosa Bruder! Wenn die Partei sagt, dass 2 plus 2 5 ist, Freundinnen und Freunde, dann werden wir der Partei vertrauen. Ja, denn Unwissenheit ist Stärke und Freiheit ist Sklaverei. Widersetzt euch. Lasst euch eure Gedanken nicht vernichten. Das Gegenteil von gut, Genossen, ist heute nicht mehr schlecht, sondern ungut. Noch besser kann es jetzt nach der Neuauflage unseres Neusprech-Wörterbuches als Plusgut ausgedrückt werden. Und das Beste wird zu Doppel-Plusgut. So macht die Partei unser Leben und unsere Zukunft leichter und jeden Tag schöner. Freiheit ist Sklaverei. G.B. Krieg ist Frieden. Großer Bruder. Großer Bruder. Freiheit ist Sklaverei. G.B. Großer Bruder. Wie behauptet ein Mensch seine Macht über einen anderen Menschen, Winston? Indem er ihn leiden lässt. Genau. Gehorsam reicht nicht. Wenn er nicht leidet, wie kann man da sicher sein, dass er unserem Willen gehorcht und nicht seinem eigenen? Macht bedeutet, Schmerz und Demütigungen zufügen zu können. Winston sank zurück aufs Bett. Was er auch sagte, die rasche Antwort O'Briens knüppelte ihn nieder. Und doch wusste, dass er recht hatte. Macht bedeutet, den menschlichen Geist zu zerstören. Und dann baut man ihn in neuer Gestalt wieder zusammen. Sehen Sie jetzt allmählich, was für eine Art von Welt wir erschaffen? Sie ist das genaue Gegenteil der alten und törichten Utopien. Eine Welt der Furcht, des Verrats und der Folter. Eine Welt des Tretens und Getretenwerdens. Es gibt keine Ehefrauen und keine Freunde mehr. Die Kinder werden ihren Müttern gleich bei der Geburt weggenommen, so wie man einer Henne die Eier wegnimmt. Der Sexualtrieb wird ausgerottet. Die Zeugung wird zu einer alljährlichen Formalität werden, ohne Orgasmus, wie die Erneuerung einer Lebensmittelkarte. Unsere Neurologen arbeiten daran. Es wird nur noch die Loyalität gegenüber der Partei geben. Und sonst nichts. Nichts. Wenn Sie ein Bild von der Zukunft haben wollen, dann stellen Sie sich einen Stiefel vor, der auf ein Gesicht tritt. Unaufhörlich. Ein Triumph wird den nächsten jagen. Das könnt ihr nicht. Was meinen Sie damit, Winston? Das könnt ihr nicht. So eine Welt könnt ihr nicht schaffen. Das ist ein Wunschtraum. Das ist unmöglich. Warum? Nein, nein, nein. Man kann eine Kultur nicht auf Furcht, Hass, Grausamkeit aufbauen. Das würde nie von Dauer sein. Warum nicht? Sie besitzt keine Vitalität. Sie wird zerfallen, sich selbst auslöschen. Unsinn. Sie glauben, Hass sei verzehrender als Liebe. Warum sollte er das sein? Und selbst wenn, was würde das ändern? Angenommen, Winston, wir beschließen, uns rascher zu verbrauchen. Angenommen, wir steigern das Lebenstempo, bis die Menschen mit 30 senil sind. Welchen Unterschied würde das schon ausmachen? Verstehen Sie denn nicht, dass der Tod des Individuums nicht der Tod ist? Die Partei ist unsterblich. Ich weiß nicht. Irgendwas wird euch besiegen. Das Leben wird euch besiegen. Wir kontrollieren das Leben, Winston. Wir, auf allen Ebenen. Oder liebäugeln Sie vielleicht wieder mit Ihrer alten Idee, dass die Proletarier oder die Sklaven sich erheben und uns stürzen werden? Das schlagen Sie sich besser aus dem Kopf. Die sind doch hilflos, wie die Tiere. Zuletzt werden sie euch schlagen. Früher oder später werden sie euch in Stücke reißen. Ich weiß, dass ihr scheitern werdet. Es gibt etwas im Universum. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Geist vielleicht, ein Prinzip, das ihr niemals besiegen werdet. Sie glauben an Gott, Winston? Nein. Aber was ist dann dieses Prinzip, das uns besiegt? Ich weiß nicht. Das Menschsein. Und Sie halten sich für einen Menschen? Ja. Gut, wenn Sie ein Mensch sind, Winston, dann sind Sie der letzte Mensch. Ihre Gattung ist ausgestorben. Wir sind die Erben. Verstehen Sie? Sie sind allein. Sie stehen außerhalb der Geschichte. Sie sind nicht existent. Sein Verhalten änderte sich und er sagte schärfer: Stehen Sie auf! Winston ließ sich auf den Boden gleiten und richtete sich dann schwankend auf. Sie sind der letzte Mensch. Ja, Sie sind der letzte Mensch. Und Sie sollten sich so sehen, wie Sie sind. Ziehen Sie sich aus. Last night he came to me. My dead love came in. Winston knotete die Schnur auf, die seinen Overall zusammenhielt. Er entdeckte am anderen Ende des Raumes einen dreiteiligen Spiegel, ging auf ihn zu und blieb dann ruckartig stehen. Gehen Sie weiter, stellen Sie sich dorthin, da, zwischen die Flügel des Spiegels. So softly he came. Diese Seitenansicht sollten Sie sich ansehen. That his fleet made no din. Sein Kopf war teilweise kahl. Im ersten Moment hatte Winston gedacht, er wäre auch ergraut. Doch es war nur seine Kopfhaut, die diese Farbe hatte. Ja, sehen Sie ruhig hin. Hier, dieser widerliche Schmutz auf Ihrem Körper. Der Dreck zwischen den Zähnen. Wissen Sie, dass Sie wie ein Bock stinken? Das merken Sie wahrscheinlich gar nicht mehr. And is he did say? Abgesehen von Händen und Gesicht war sein ganzer Körper voller verkrustetem Dreck. Unterm Schmutz waren rote Narben zu sehen und das Krampfadergeschwür beim Knöchel glich einem entzündeten Klumpen, von dem sich die Haut in Fetzen ablöste. It will not be long, und dann ihre Auszehrung. Till our wedding day. Sehen Sie ihren Bizeps, fasse ich zwischen Daumen und Zeigefinger. Sein Brustkorb war so schmal wie der eines Skeletts. Ich könnte ihren Hals durchknacken, wie eine Mohrrübe. Und seine mageren Schultern waren weit vorgekrümmt, sodass der Brustkasten eine Höhlung bildete. Der dürre Hals schien unter dem Gewicht des Schädels einzuknicken. My dead love came in. Wissen Sie, dass Sie 25 Kilo abgenommen haben, seit Sie bei uns sind? Sogar das Haar verlieren Sie haufenweise. Da! Er riss an Winstons Haaren und hielt einen Büschel davon in der Hand. Los, machen Sie den Mund auf. 11 Zähne haben Sie noch. Wie viele waren es, als Sie zu uns kamen? Und die paar, die Ihnen noch geblieben sind, fallen auch aus. Schauen Sie. O'Brien packte einen von Winstons restlichen Schneidezähnen zwischen Daumen und Zeigefinger. Sie verrotten. Sie fallen allmählich auseinander. Ein stechender Schmerz jagte durch Winstons Kiefer. O'Brien hatte den Zahn mit der Wurzel herausgedreht und warf ihn achtlos auf den Zellenboden. Schauen Sie in den Spiegel. Das ist der letzte Mensch, Winston. Wenn Sie menschlich sind, ist das die Menschheit. Ziehen Sie sich wieder an. Winston begann sich langsam mit steifen Bewegungen anzuziehen. Er empfand seine Hässlichkeit. Ihr habt mich so zugerichtet. Es wird nicht ewig so bleiben. Sie können es ändern, wann immer Sie wollen. Warum habt ihr das getan? Warum? Nein, Winston. Sie haben es selbst getan. Das haben Sie auf sich genommen, als Sie sich gegen die Partei stellten. Es ist nichts geschehen, was Sie nicht vorhergesehen haben. Sie haben sich in Ihrem eigenen Blut und Erbrochenen auf dem Boden gewälzt. Sie haben um Gnade gewinselt. Sie haben jeden und alles verraten. Können Sie mir auch nur eine Demütigung nennen, die Sie nicht erlitten haben? Ich habe Julia nicht verraten. O'Brien blickte nachdenklich auf ihn herab. Nein, sagte er. Nein, das ist völlig richtig. Sie haben Julia nicht verraten. Honey, du hast so eine Art, so wie du sprichst, so wie du bist, das macht mich so, so. Die Art, wie du bei mir tief runter in den Nacken fährst. Und ich würde alles tun. Ich würde alles tun, ja, ich würde alles tun. Bin so eine, 26. Bin eine, die mit den Wölfen heult und sowas wie du, Honey. Einer wie du. Da riskier ich's, Honey. Das? Julia, bist du da? Sie sind ein schwieriger Fall. Aber geben Sie die Hoffnung nicht auf, Winston. Jeder wird früher oder später geheilt. Und am Ende werden wir sie erschießen. Winston hatte kapituliert. So viel stand jetzt fest. Er sah, dass er in Wahrheit schon lange zur Kapitulation bereit gewesen war. Seit er sich im Ministerium für Liebe befand, ja sogar schon in jenen Minuten, in denen er und Julia hilflos am Fenster bei Charrington gestanden hatten, während ihm die eiserne Stimme vom Teleschirm Anweisungen gab, hatte er die Leichtfertigkeit seines Versuchs, sich gegen die Partei aufzulehnen, eingesehen. Er wusste, dass ihn die Gedankenpolizei 7 Jahre lang beobachtet hatte, wie einen Käfer unter dem Vergrößerungsglas. Kein Handgriff, kein laut gesprochenes Wort, das sie nicht registriert hatten. Man spielte ihm Tonbandaufnahmen vor, zeigte Fotos, auch von Julia und ihm. Er konnte jetzt nicht länger gegen die Partei kämpfen. Außerdem war die Partei im Recht. Geistige Gesundheit war eine Frage der Statistik. Das Problem war lediglich, so denken zu lernen, wie sie dachten. Freiheit ist Sklaverei. Freiheit ist Sklaverei. Und 2 und 2 ist 5. Gott ist Macht. Macht. Die Vergangenheit ist veränderbar. Die Vergangenheit ist nie geändert worden. Nie. Ozeanien befindet sich mit Ostasien im Krieg. Ozeanien hat sich immer mit Ostasien im Krieg befunden. Immer. Wie einfach das ist. Man braucht nur überzulaufen. Alles andere ergibt sich von selbst. Er akzeptierte alles. Es war, wie wenn man gegen den Strom schwamm, der einen zurückriss, so sehr man auch dagegen ankämpfte, und dann plötzlich beschloss, Kehrt zu machen und doch lieber mit dem Strom zu schwimmen. Er wusste nicht einmal, warum er überhaupt jemals rebelliert hatte. Alles kann wahr sein. Ja. Auch die sogenannten Naturgesetze sind Unsinn. Das Gravitationsgesetz. Es ist Unsinn. Krieg ist Frieden. Und 2 + 2 ist eben 5. Ja. Wenn ich wollte, hat O'Brien gesagt, könnte ich wie eine Seifenblase über dem Boden schweben. Ja. Winston dachte den Gedanken zu Ende. Wie eine Seifenblase. Wenn er denkt, über dem Fußboden zu schweben, und ich gleichzeitig denke, dass ich sehe, wie er es tut, dann passiert es wirklich. Aber wie ein untergegangenes Wrackteil, das die Wasseroberfläche durchbricht, tauchte plötzlich dieser Gedanke in seinem Gehirn auf. Ja, falsch. Falsch. Gar nichts passiert wirklich. Wir bilden uns das alles nur ein. Es muss also eine Halluzination sein. Julia! Er unterdrückte diesen Gedanken sofort. Der Trugschluss war offensichtlich. Er setzte voraus, dass irgendwo außerhalb des eigenen Selbst eine reale Welt existierte, in der reale Dinge passierten. Aber wie konnte eine solche Welt existieren? Alles, was wir wissen, wissen wir doch nur durch unser Bewusstsein. Alles ereignet sich im Bewusstsein. Was sich im Bewusstsein aller ereignet, das ereignet sich wirklich. Test, Test. Ich bin es. Ich, Winston. Winston Smith. Bericht über erstes Delstop-Training. Ich zitiere aus Theorie und Praxis des oligarchischen Kollektivismus von Emanuel Goldstein. Kapitel 3. Krieg ist Frieden. Und Frieden ist Krieg. Gut. Ich zitiere also. Die Partei kennt 2 Ziele. Die Eroberung des gesamten Erdballs und die endgültige Tilgung jeder Möglichkeit unabhängigen Denkens. Ich wiederhole. Die endgültige Tilgung jeder Möglichkeit unabhängigen Denkens. Es gilt deshalb für die Partei, 2 große Probleme zu lösen. Erstens. Wie lassen sich die Gedanken eines anderen Menschen gegen seinen Willen ausforschen? Und zweitens, wie lassen sich mehrere 100 Millionen Menschen in ein paar Sekunden ohne Vorwarnung umbringen? Sofern es noch wissenschaftliche Forschung gibt, ist dies ihr Gegenstand. Der Wissenschaftler von heute, ja, ist entweder eine Mischung aus Psychologe und Inquisitor, ich wiederhole, aus Psychologe und Inquisitor, der mit minutiöser Genauigkeit die Bedeutung des Mienenspiels, der Gesten und des Tonfalls studiert und die wahrheitsfördernden Wirkungen von Drogen, Elektroschocks, Hypnose und körperlicher Folter testet. Oder er ist Chemiker, Physiker oder Biologe, der sich nur mit den Zweigen seines Spezialgebiets befasst, die für die Vernichtung von Leben relevant sind. Und hier? Auf Seite 321 noch folgendes Zitat. Mit dem Auftauchen der ersten Maschine wurde allen klar, dass dadurch die Notwendigkeit menschlicher Mühsal und auch die aus ihr resultierende Ungleichheit aufgehoben sind. Die Maschine. Was mag ich auch noch? Seite mit Zettel reingeklebt. Hier, 321, folgendes Zitat. Mit dem Auftauchen der ersten Maschine wurde allen klar, dass dadurch die Notwendigkeit menschlicher Mühsal und auch die aus ihr resultierende Ungleichheit aufgehoben sind. Die Maschine. Und tatsächlich hob die Maschine den Lebensstandard des Durchschnittsmenschen ganz beträchtlich, und zwar für die Dauer von rund 50 Jahren. 50 Jahren. Doch in der Praxis kann eine solche Gesellschaft nicht lange stabil bleiben. Auf lange Sicht ist eine hierarchische Gesellschaft nur auf Basis von Armut und Unwissenheit möglich. Nein, das alles hier auszusprechen ist nicht illegal. Nichts ist illegal. Es gibt ja keine Gesetze mehr. Aber wenn es rauskommt, muss man ziemlich sicher mit der Todesstrafe rechnen. Bewusstsein soll jedes Mal einen blinden Fleck bekommen, wenn diese gefährlichen Gedanken auftauchen. Du musst es glauben. Glauben. Hörst du? Ich bereitete Winston keine Mühe, diesen Trugschluss abzutun, und er schwebte nicht in der Gefahr, ihm zu erliegen. Trotzdem war klar, dass er nie darauf hätte kommen dürfen. Der Prozess soll automatisch, instinktiv ablaufen. Dead stop. Lautet das neue Sprichwort dafür. Del Stop. Das Bewusstsein soll jedes Mal einen blinden Fleck bekommen. Also begann Winston mit einem Del Stop Training. Er legte sich Behauptungen vor. Die Partei sagt, die Erde ist flach. Die Partei sagt, Eis ist schwerer als Wasser. Und übte sich darin, die widersprechenden Argumente entweder nicht zu sehen oder nicht zu begreifen. Erste Erkenntnis. Keiner der drei Superstaaten kann endgültig erobert werden. Nicht einmal von den beiden anderen gemeinsam. Ihre Kräfte sind zu sehr im Gleichgewicht. Dead Stop. Eurasien wird durch seine riesige Landmasse geschützt. Ozeanien durch die Weite des Atlantik und Pazifik. Ostasien durch die Fruchtbarkeit und den Fleiß seiner Einwohner. Dead Stop. Zweite Erkenntnis. Es gibt materiell gesehen nichts mehr, worum man kämpfen könnte. Jedenfalls ist jeder der drei Superstaaten groß genug, um seinen Bedarf an fast allem innerhalb der eigenen Grenzen zu befriedigen. Del Stop. Aber leider war das alles zu ignorieren nicht so einfach. Es erforderte großes Argumentations- und Improvisationstalent. Die arithmetischen Probleme zum Beispiel, die durch solche Behauptungen wie 2 und 2 ist 5 aufgeworfen wurden, überstiegen Winstons intellektuelles Fassungsvermögen. Es verlangte auch eine gewisse Geistesakrobatik, die Fähigkeit, in einem Augenblick die raffinierteste Logik anzuwenden und im nächsten Moment grobe logische Schnitzer einfach zu übersehen. Dummheit war dazu ebenso notwendig wie Intelligenz. Und die ganze Zeit über beschäftigte sich ein anderer Teil seiner Gedanken mit der Frage, wie bald sie ihn erschießen würden. Es hängt nur von ihnen ab, hat O'Brien gesagt. Es kann in 10 Minuten passieren oder in 10 Jahren. Es hängt nur von ihnen ab. Vorher wird man ins Zwangsarbeitslager oder in Einzelhaft gesteckt oder manchmal sogar für eine ganze Weile freigelassen. Einzig sicher war, dass der Tod nie erwartet kam. Es war Brauch, der unausgesprochene Brauch, von dem man aber irgendwie wusste, dass sie einen von hinten erschossen. Immer in den Hinterkopf, ohne Warnung. Manchmal, Winston, drohen sie einem mit irgendwas. Etwas Schrecklichem, an das man nicht einmal denken will. Und dann sagt man, mach das nicht mit mir. Macht es mit jemand anders, macht es mit so und so. Und man versucht hinterher so zu tun, als sei es nur ein Trick gewesen. Und man habe es einfach nur so gesagt, damit sie aufhören. Man habe es nicht so ernst gemeint. Aber das stimmt nicht. Es Smith! 6079 Smith W. Hände aus den Taschen in der Zelle. Im Traum ging Winston jetzt von Zelle zu Zelle den Korridor entlang und wartete auf die Kugel von hinten. Er wusste, dass es gleich soweit sein würde. Und in dem Augenblick meint man es ernst. Man sieht keinen anderen Ausweg, um sich zu retten. Es ist einem scheißegal, wie die anderen leiden müssen. Man denkt bloß an sich selbst. Alles war geregelt, bereinigt, beigelegt. Es gab keine Zweifel mehr, keine Debatten, keine Schmerzen, keine Angst. Oder doch? Krieg ist Frieden. Und 2 plus 2 ist eben 5. Ja. Nein. Julia! Julia! Einen Moment lang hatte er die überwältigende Halluzination ihrer Gegenwart erlebt. Julia schien nicht nur bei ihm, sondern in ihm gewesen zu sein. Es war, als sei sie ins Gewebe seiner Haut eingedrungen. Hey, sag mir was. Oder frage ich zu viel? Ist okay, sagt er. Ist okay. Ist okay. Ich kann mich auf deine DNA und meine Liebe einfach nicht mehr verlassen. Darf nur noch hassen. Hass. Ist der Name von dem Spiel. Oder frage ich zu viel? Ist okay, sagt er. Ist okay. Ist okay. Keine Zeit für so viel Fragen. Und keine Lust mehr auf so viele Niederlagen. Wir warten auf den Untergang. Und dann ab durch den Notausgang. Smith! 6079 Smith B. Hände aus den Taschen in der Zelle. Winston musste an den großen Bruder denken. Was war das Grauenvollste, Widerlichste überhaupt? Dieses riesige Gesicht, weil er es ständig auf Plakaten sah, stellte er es sich einen Meter groß vor, mit dem wuchtigen Schnurrbart und den Augen, die einem überall hin folgten. Voller Hass auf ihn zu sterben, das bedeutete Freiheit. Die Stahltür seiner Zelle schwang dröhnend auf. Die schwarz uniformierten Wachen kamen herein. Hinter ihnen betrat O'Brien die Zelle. Stehen Sie auf. Stehen Sie auf, kommen Sie her. Winston stand ihm gegenüber. O'Brien fasste seine Schultern und sah ihn streng an. Sie haben gerade versucht, mich zu hintergehen. Das war dumm. Gerade stehen. Sehen Sie mich an. Sie machen Fortschritte. Winston, verstandesmäßig lassen Sie wenig zu wünschen übrig, nur gefühlsmäßig geht es nicht vorwärts. Sagen Sie mir, und vergessen Sie nicht keine Lügen, sagen Sie mir, was empfinden Sie wirklich für den großen Bruder? Ich hasse ihn. Sie müssen ihn lieben. Es genügt nicht, ihm zu gehorchen. Sie müssen ihn lieben. Zimmer 101. Ratten. Ratten, hatte Julia gesagt, Ratten treiben sich doch hier überall rum. Weißt du eigentlich, dass die auch Kinder anfallen? Ja, wirklich. In manchen Straßen der Proletenviertel trauen sich die Frauen nicht mal, ihre Babys für 2 Minuten allein zu lassen. Und dieses Kerzlein leuchtet dir Tropf. Und das Hackerbeil hier hackt ab deinen Kopf. Winston wurde aufrecht fest auf einen Stuhl geschnallt, so stramm, dass er sich nicht bewegen konnte. Von hinten umklammerte eine Art Polster seinen Kopf, zwang ihn, geradeaus zu blicken. Zimmer 101 lag viele Meter unter der Erde, im tiefsten Teil des Gebäudes. Sie haben mich mal gefragt, was in Zimmer 101 wäre. Ich sagte Ihnen, Sie wüssten die Antwort bereits. Jeder kennt sie. Was einen in Zimmer 101 erwartet, das ist das Schlimmste auf dieser Welt. Eine Wache kam herein. Sie trug ein Drahtgestell, eine Art Behälter oder Käfig, den sie auf einem entfernten Tisch abstellte. Es liegt jenseits von Angst, Schmerz oder Tod. Es ist etwas Unerträgliches, aber von Person zu Person verschieden. Zum Beispiel lebendig begraben zu sein oder Kastration. Aber es gibt noch vieles andere. Was Sie angeht, Winston, sind es Ratten. O'Brien trat ein wenig zur Seite, damit Winston das Ding auf dem Tisch besser sehen konnte. Es war ein länglicher Drahtkäfig mit Tragegriff. An der Vorderseite war so etwas wie eine Fechtmaske befestigt. Obwohl der Käfig 3 oder 4 Meter von ihm entfernt stand, konnte er sehen, dass er der Länge nach in 2 Fächer eingeteilt war – und dass in jedem ein Tier saß. Ratten. Ja, Winston. Ratten sind das Schlimmste auf dieser Welt. Nein. Das können Sie nicht machen. Beim ersten Anblick des Käfigs war Winston von einer Art warnendem Zittern geschüttelt worden. Der Furcht vor, er wusste nicht genau wovor. Nein, nein. Bitte nicht. Bitte nicht, ich... Was verlangen Sie, was ich tun soll? Sie werden tun, was ich verlange. Was? Was? Was? Was möchten Sie, dass ich tue? O'Brien blickte gedankenvoll in die Ferne, als wende er sich an ein Publikum irgendwo hinter Winstons Rücken. Schmerz an sich genügt nicht immer, Winston. Es gibt Situationen, wo ein Mensch dem Schmerz widersteht, sogar bis zum Tod. Aber für jeden Menschen gibt es etwas Unerträgliches, etwas, dem sie nicht standhalten können, selbst wenn sie wollten. O'Brien hob den Käfig an und trug ihn zum näherstehenden Tisch. Winston konnte sein Blut in den Ohren rauschen hören. Aber was denn? Was? Was? Wie kann ich es tun, wenn ich nicht weiß, was es ist? Diese Ratten waren riesig. Sie befanden sich in dem Alter, wo ihre Schnauzen stumpf und grimmig werden und die Farbe des Fells von grau nach braun wechselt. In den Proletenvierteln würden die Ratten sich auf ein Baby stürzen und es in wenigen Minuten bis auf die Knochen abnagen. Sie würden Kranke angreifen oder auch Sterbende. Sie wissen mit geradezu erstaunlicher Intelligenz, wann ein Mensch hilflos ist. Vom Käfig kam lautes Quieken. Die Ratten kämpften. Sie versuchten, einander durch das Trenngitter anzufallen. O'Brien hob den Käfig hoch und betätigte dabei den Hebel. Ein scharfes Klicken ertönte. Ich habe jetzt den ersten Hebel gedrückt. Winston versuchte, sich wie rasend vom Stuhl loszureißen. Es war zwecklos. Jeder Körperteil, sogar sein Kopf, wurde unverrückbar festgehalten. Die Konstruktion des Käfigs ist Ihnen doch klar. Diese Maske hier. Die passt nahtlos über ihren Kopf. O'Brien war kaum noch einen Meter von Winstons Gesicht entfernt. Nein, das können Sie nicht machen. Wenn ich auf den zweiten Hebel drücke, dann gleitet diese Käfigtür hier hoch und die hungrigen Bestien werden wie Kugeln auf Sie zuschießen. Haben Sie schon einmal eine Ratte durch die Luft springen sehen, Winston? Sie werden Ihnen ins Gesicht springen und sich sofort reinbohren. Manchmal gehen sie zuerst auf die Augen, manchmal graben sie sich durch die Wangen und fressen die Zunge. Der Käfig rückte näher heran. Winston hörte eine Serie schriller Schreie über seinem Kopf in der Luft. Der Gestank der Bestien schlug ihm ins Gesicht. Ihm wurde speiübel. Es gab nur einen einzigen Weg, wie er sich retten konnte. Er musste einen anderen Menschen, den Körper eines anderen Menschen, zwischen sich und die Ratten schieben. Die Öffnung der Maske war jetzt so groß, dass sie ihm die Sicht auf alles andere versperrte. Die Drahttür war noch ein paar Handspannen von seinem Gesicht entfernt. Die Ratten wussten, was jetzt kam. Winston konnte die Barthaare und die gelben Zähne sehen. Erneut übermannte ihn Panik. Er war blind, hilflos, hirnlos. Aber er hatte plötzlich begriffen, dass es auf der ganzen Welt nur eine Person gab, auf die er seine Strafe abwälzen konnte. Nur einen Körper, den er zwischen sich und die Ratten werfen musste. Wie rasend brüllte er: Macht es mit ihr! Macht es mit Julia! Macht es mit Julia, nicht mit mir! Macht mit ihr, was ihr wollt! Es ist mir egal! Zieht ihr die Haut vom Gesicht! Schneidet ihr das Fleisch von den Knochen! Macht das nicht mit mir! Mit Julia! Mit Julia! Macht das mit Julia! Nicht mit mir! Dann fiel er nach hinten in ungeheure Tiefen weg von den Ratten. Er war Lichtjahre entfernt, aber O'Brien stand noch neben ihm. Er spürte das kalte Drahtgeflecht an seiner Wange und durch die Dunkelheit, die ihn umhüllte, hörte er nur ein metallisches Klicken. Die Käfigtür war zu und nicht aufgeschnappt. Hey, Honey. Hast du eine Art? So wie du sprichst, so wie du bist, das macht mich so, so. Die Art, wie du bei mir tief runter in den Nacken fährst. Und ich würde alles tun. Ich würde alles tun, ja. Ich bin so eine. 26. Bin eine, die mit den Wölfen heult und sowas wie du, Honey. Einer wie du. Da riskiere ich's. Das Café Kastanienbaum war leer. Ein schräg durch ein Fenster scheinender Sonnenstrahl fiel gelb auf staubige Tischplatten. Musik rieselte aus dem Teleschirm. Winston saß auf seinem Stammplatz in der Ecke und stierte in ein leeres Glas. Ab und zu blickte er hoch in ein großes Gesicht, das ihn von der gegenüberliegenden Wand ansah. »Der große Bruder sieht dich«, lautete die dazugehörige Textzeile. Unaufgefordert kam ein Kellner und schenkte sein Glas mit Victory Gin voll. Hier, auf Kosten des Hauses, Winston. Sie haben es geschafft. Während Winston dem Teleschirm lauschte. Ich klage mich selbst der nachfolgenden Verbrechen an. Ich hatte Sex mit Parteimitgliedern beiderlei Geschlechts. Ich war in den proletarischen Wohnbezirken. Ich habe mir absichtlich Syphilis zugezogen, um sie auf meine Frau und andere Parteimitglieder zu übertragen. Gemeinsam mit anderen Agenten habe ich Banknoten gefälscht, Industrieanlagen zerstört, die Wasserversorgung sabotiert und eurasische Raketenbomben auf Landefeld 1 gelenkt, mittels kodierter Funksignale. Ich stehe hier als Opfer des Einflusses von Emanuel Goldstein. Ich bin in allen Punkten schuldig. Ich bin froh, dass alles aufgedeckt wurde, denn ich war geistig verwirrt. Doch jetzt hat man mich geheilt. Und ich wünsche mir nur noch eins: dass ich den großen Bruder lieben darf. Und noch etwas. Er schießt mich, solange mein Gewissen noch rein ist. Dann gab es Musik. Es bestand aber die Möglichkeit, dass jeden Augenblick ein Sonderbulletin vom Ministerium für Frieden durchgegeben wurde. Die Nachrichten von der Afrika-Front waren höchst beunruhigend. Winston hatte sich den ganzen Tag immer wieder Sorgen gemacht. Eine eurasische Armee. Ozeanien befand sich im Krieg mit Eurasien. Ozeanien hatte sich immer im Krieg mit Eurasien befunden. Rückte mit beängstigender Geschwindigkeit südwärts. In den Nachrichten hatten sie zwar kein bestimmtes Gebiet genannt, wahrscheinlich war aber die Kongo-Mündung bereits ein Schlachtfeld. Er hob sein Glas und leerte es mit einem Schluck. Man brauchte nicht erst die Landkarte zu studieren, um zu wissen, was das bedeutete. Es ging nicht nur um den Verlust von Zentralafrika. Zum ersten Mal während des ganzen Krieges wurde das ozeanische Territorium selbst bedroht. Als der Kellner sah, dass Winstons Glas leer war, holte er die Ginflasche und füllte nach. Man kannte seine Gewohnheiten. Der Ecktisch war stets reserviert. Sogar wenn das Lokal voll war, hatte er ihn für sich allein. Denn niemand wollte sich in seiner Nähe sitzend sehen lassen. Keiner machte sich die Mühe, seine Drinks zu zählen. In unregelmäßigen Abständen präsentierten sie ihm einen schmierigen Fetzen Papier, der die Rechnung darstellen sollte. Doch er hatte den Eindruck, dass man ihm immer zu wenig berechnete. Die Musik vom Teleschirm brach ab. Winston hob lauschend den Kopf. Genossen, ihr werdet aufgefordert, euch für eine wichtige Nachricht um 15.30 Uhr bereitzuhalten. 15.30 Uhr. Es handelt sich um Nachrichten von außerordentlich nationalem Interesse bezüglich der Kampfhandlungen mit Eurasien. 15.30 Uhr. Winstons Herz pochte. Das war das Frontbulletin. Er spürte instinktiv, dass es schlechte Nachrichten geben würde. Es galt, rasch zu handeln. Wenn der Feind ganz Afrika unter seine Kontrolle bringen konnte, wenn er Flugplätze und U-Boot-Stützpunkte am Kap besaß, dann konnte das alles bedeuten. Niederlage, Zusammenbruch, die Neuaufteilung der Welt, die Vernichtung der Partei. Er holte tief Luft. Beinahe unbewusst malte er mit dem Finger in den Staub auf dem Tisch, 2 + 2 = Dein Innerstes bekommen sie nicht zu fassen, hatte ihm Julia versprochen. Aber sie bekamen es zu fassen. Was hier mit ihnen geschieht, ist endgültig, hatte O'Brien mitgeteilt. Wie wahr? Es gab Dinge, die eigenen Taten, von denen man sich nicht erholen konnte. Etwas in einem selbst wurde getötet, ausgebrannt, ausgeätzt. Ich habe ihnen alles über dich gesagt. Ich bin froh, dass sie mich erwischt haben, bevor es zu spät war. Ich habe ihnen auch alles über dich gesagt. Den ganzen Verrat. Gedankenverbrechen. Sexverbrechen. Ja, Winston hatte Julia gesehen, hatte sogar mit ihr gesprochen. Das war nicht weiter gefährlich. Sie waren sich zufällig begegnet und er wusste instinktiv, dass sie sich jetzt so gut wie nicht mehr für ihn interessierten. Der Wind pfiff durch die Zweige, zerzauste die vereinzelten, schmutzig aussehenden Krokusse. Er legte ihr den Arm um die Hüfte. Es gab keinen Teleschirm, aber bestimmt einige versteckte Mikrofone. Außerdem konnte man sie sehen. Aber das war egal. Alles war egal. Sie reagierte nicht auf die Berührung seines Arms. Sie versuchte nicht einmal, sich loszumachen. Ich gehe zu einer Versammlung. Wir müssen uns wiedersehen. Ja, wir müssen uns wiedersehen. Manchmal, sagte sie noch, da drohen sie einem mit etwas, dem man sich nicht stellen kann, an das man nicht einmal denken kann. Und dann sagt man, mach das nicht mit mir. Mach das mit jemand anders. Mach das mit so und so. Und dann kann man hinterher vielleicht so tun, als sei es nur ein Trick gewesen. Und man habe es nur gesagt, damit sie aufhören. Man habe es nicht ernst gemeint. Aber das stimmt nicht. In dem Augenblick meint man es ernst. Man sieht keinen anderen Ausweg, um sich zu retten. Und ist durchaus bereit, sich auf diese Art zu retten. Man will, dass es der andere durchmacht. Es ist einem scheißegal, wie die anderen leiden müssen. Man denkt bloß an sich selbst. Man denkt bloß an sich selbst, wiederholte Winston. Danach empfindet man für diese Person nicht mehr dasselbe. Nein, man empfindet nicht mehr dasselbe. Sie sprachen nicht mehr. Sie stand auf und ging. Nur gerade so schnell, dass er nicht neben ihr herlaufen konnte. Winston unternahm einen halbherzigen Versuch, sie einzuholen. Verlangsamte dann sein Tempo, machte kehrt. Als er 50 Meter zurückgelegt hatte, drehte er sich um. Die Straße war nicht belebt, aber er konnte sie schon nicht mehr erkennen. Jede der eiligen Gestalten auf der Straße hätte Julia sein können. Sie sagen uns, zwei Falsche machen es niemals richtig. Wir zwei sind falsch, du und ich. Und sagen ihnen, ist doch alles nicht so wichtig. Sie sagen uns, zwei Schlechte machen niemals Mut. Ja, wir sind schlecht, du und ich. Und sagen ihnen, darin sind wir ziemlich gut. Nächstes Leben, da wird's besser laufen, Honey. Wir halten uns da raus. Next time. Verbrennen einfach good old Goldsteins Buch. Vergessen alles über Sex and Crime. Sex and Crime. Yeah, Honey. Hier ist so schwer, hier was zu finden, was hier so schwer zu finden ist. Die Musik aus dem Teleschirm änderte sich. Ein rauer und höhnischer Klang, ein gelber Klang mischte sich hinein. Und dann, vielleicht geschah es auch gar nicht, vielleicht war es nur eine Erinnerung, die Klanggestalt annahm, sang eine Frauenstimme. My young love said to me. Tränen stiegen Winston in die Augen. Ein Kellner sah, dass sein Glas leer war, und kehrte mit der Ginflasche zurück. Er hob sein Glas und schnüffelte daran. Das Zeug wurde mit jedem Schluck widerlicher. Aber es war sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung. Es versenkte ihn abends in den Betäubungsschlaf und erweckte ihn morgens wieder zum Leben. Niemand kümmerte es, was er tat. Kein Pfeifton weckte, kein Teleschirm ermahnte ihn. Er litt ab und zu an falschen Erinnerungen. Das machte nichts, solange man sie als solche erkannte. Manche Dinge waren geschehen und andere nicht. Ein glorreicher Sieg, Genossen. In einem strategisch wichtigen Manöver an der afrikanischen Front ist es uns gelungen, Teile der eurasischen Streitkräfte zu isolieren und entscheidend zu vernichten. Ein schrilles Signal zerriss die Luft. Das Bulletin, Sieg. Sogar die Kellner waren hochgeschreckt. Nahezu 1 Million Gefangene wurden gemacht. Eine erregte Stimme plapperte vom Teleschirm. Durch diese militärische Operation wurde der eurasische Feind demoralisiert und zurückgedrängt. G-B-G-B, großer Bruder! Mit diesem stolzen Sieg ist der Sieg Eurasiens in greifbare Nähe gerückt. Doch kaum hatte sie angefangen, da ging sie auch schon in einem Jubelgeschrei von draußen unter. Er konnte gerade noch genug vom Teleschirm hören, um sich zu vergewissern, dass alles so gekommen war, wie er es vorhergesehen hatte. Krieg ist Frieden. Besessenheit ist Stärke. Eine gewaltige, auf dem Seeweg heimlich herangeführte Streitmacht. Ein Überraschungsschlag gegen die Nachhut des Feindes. Der weiße Pfeil schnitt durch das Ende des Schwarzen. Bruchstücke triumphierender Sätze setzten sich gegen den Lärm durch. Gewaltiges strategisches Manöver. Perfekte Koordination, fluchtartiger Rückzug, eine halbe Million Gefangene, völlige Demoralisierung, Kontrolle über ganz Afrika, rückt das Ende des Kriegs in greifbare Nähe, Sieg, größter Sieg in der menschlichen Geschichte, Sieg, Sieg, Sieg. Hey, ist doch alles gut. Doppel plus gut. Genau da, wo es hingehört. War is peace. Und peace is war. Ja. Wir träumen und wir schlafen. Weg sein. Einfach verschwinden. Mitten im Satz. Alles dreht sich. Nein, nicht umdrehen. Vergiss den Schmerz. Vergiss den Schmerz und die Angst davor. Oh, es war mehr als nur eine eurasische Armee untergegangen. Seit jenem ersten Tag im Ministerium für Liebe hatte sich vieles in ihm verändert. Aber die endgültige, unerlässliche, heilende Wandlung hatte sich erst jetzt, in diesem Moment vollzogen. Winston blickte zum Porträt des großen Bruders hoch. Der Koloss, der die Welt beschirmte. Der Fels, gegen den die Horden Asiens vergeblich anbrandeten. GB. GB. GB. Winston saß in einen seligen Traum versunken und merkte nicht, dass sein Glas gefüllt wurde. Er war wieder im Ministerium für Liebe und alles war vergeben. Seine Seele weiß wie Schnee. Er saß auf der öffentlichen Anklagebank und gestand alles. Bezichtigte jeden. Er lief den weiß gekachelten Korridor entlang, mit dem Gefühl, im Sonnenschein zu gehen. Und im Rücken eine bewaffnete Wache. Die lang ersehnte Kugel drang ihm ins Gehirn. Eins. Zwei. Test. Test. Alles ist gut geworden. Alles. Alles ist gut. Ich liebe den großen Bruder. Ich liebe ihn. Ich blicke zum gewaltigen Gesicht empor. 40 Jahre hat es gebraucht, um herauszufinden, was für ein Lächeln sich da unter dem dunklen Schnurrbart verbirgt. Ich liebe den großen Bruder. Ich liebe ihn. Ich liebe den großen Bruder. Grausames, unnötiges Missverständnis.